Eines Morgens kam Vater Rouault und brachte Charles den Lohn für sein wiederhergestelltes Bein. 75 Francs in 40 Sou-Münzen und eine Pute. Er hatte von seinem Unglück erfahren und tröstete ihn, so gut er konnte. »Ich weiß, wie das ist«, sagte er und klopfte ihm auf die Schulter. »Mir ging's nicht anders als Ihnen. Als ich meine arme Verewigte verloren habe, lief ich raus auf die Felder, um allein zu sein. Ich fiel am Fuß eines Baumes nieder, ich weinte, ich rief nach dem lieben Gott, ich sagte ihm dummes Zeug. Ich wäre gern einer von den Maulwürfen gewesen, die ich an den Ästen sah und in deren Bäuchen die Maden wimmelten. Naja, verreckt halt. Und wenn ich dran dachte, dass andere im gleichen Augenblick bei ihren lieben kleinen Frauen waren, sie an sich drückten, drosch ich mit meinem Stock auf den Boden. Ich war so gut wie verrückt, dass ich nichts mehr aß. Der Gedanke, auch nur ins Kaffeehaus zu gehen, widerte mich an, ob Sie es glauben oder nicht. Und dann, ganz langsam, ein Tag verscheuchte den anderen, ein Frühling folgte einem Winter und ein Herbst einem Sommer, dann wurd's besser, Körnchen für Körnchen, Krümel für Krümel, dann ist's weggegangen, ist verschwunden, ist runtergerutscht, will ich sagen, denn im Innersten bleibt immer was zurück, sozusagen, ein Stein hier auf der Brust. Aber das ist nun mal unser aller Los. Drum darf man sich nicht zugrunde gehen lassen und nur, weil andere gestorben sind, auch sterben wollen. Reißen Sie sich zusammen, Monsieur Bovary, das geht vorüber. Besuchen Sie uns. Meine Tochter denkt hin und wieder an Sie, müssen Sie wissen. Und sie sagt auch, sie hätten Sie ganz vergessen. Bald ist Frühling. Sie dürfen in unserem Revier ein Karnickel schießen, das bringt Sie auf andere Gedanken. Charles folgte seinem Rat. Er ritt wieder nach Le Berteau. Er fand alles so wie gestern, das heißt, wie vor 5 Monaten. Die Birnbäume standen schon in Blüte und der gute alte Rouault, nun wieder auf den Beinen, lief hin und her, was den Hof lebendiger machte. Er hielt es für seine Pflicht, den Arzt mit größter Zuvorkommenheit zu behandeln, wegen seiner kummervollen Lage, bat ihn, die Mütze auf dem Kopf zu lassen, sprach leise wie mit einem Kranken und tat sogar, als müsse er sich aufregen, weil man nicht eigens für ihn etwas zubereitet hatte, das ein bisschen leichter war als alles übrige, Schälchen mit Creme zum Beispiel oder gesottene Birnen. Er erzählte Geschichten. Charles ertappte sich beim Lachen. Doch plötzlich überkam ihn die Erinnerung an seine Frau und er wurde düster. Man brachte den Kaffee, er dachte nicht mehr an sie. Er dachte immer seltener an sie, je mehr er sich ans Alleinsein gewöhnte. Die neuen Vorzüge der Unabhängigkeit machten ihm sein einsames Leben bald erträglicher. Er konnte jetzt essen, wann er wollte, kommen oder gehen, ohne sich zu rechtfertigen, und wenn er todmüde war, alle Viere weit von sich gestreckt, auf seinem Bett liegen. Er verwöhnte sich also, hätschelte sich und nahm den Trost, den man ihm zusprach, gern entgegen. Andererseits hatte der Tod seiner Frau ihm beruflich sehr genützt, denn einen Monat lang hatten alle ständig gesagt, der arme junge Mann, so ein Unglück. Sein Name war bekannt geworden, seine Kundschaft gewachsen und außerdem ritt er nach Le Berteau, so oft er wollte. Er spürte eine ziellose Hoffnung, ein unbestimmtes Glück. Er fand sein Gesicht einnehmender, wenn er sich den Backenbart bürstete vor dem Spiegel. Eines Tages kam er gegen 3. Alle waren auf den Feldern. Er trat in die Küche, konnte Emma aber zunächst nirgendwo sehen. Die Fensterläden waren geschlossen. Durch die Ritzen im Holz warf die Sonne auf den Steinboden lange, schmale Streifen, die sich an den Möbelkanten brachen und an der Decke zitterten. Fliegen krabbelten auf dem Tisch an den Gläsern hoch, aus denen getrunken worden war, und surrten, wenn sie in dem stehen gebliebenen Cidre-Rest ertranken. Das im Kamin herabfallende Tageslicht ließ den Ruß auf der Rückwand samtig glänzen und die kalte Asche bläulich schimmern. Zwischen Fenster und Feuerstelle saß Emma und nähte. Sie trug kein Fichu. Auf ihren bloßen Schultern sah man kleine Schweißperlen. Wie es auf dem Lande Brauch ist, bot sie ihm eine Erfrischung. Er lehnte ab, sie drängte und schlug ihm schließlich lachend vor, mit ihr ein Glas Likör zu trinken. Sie holte aus dem Schrank eine Flasche Curaçao, griff nach 2 kleinen Gläsern, füllte eines bis an den Rand, goss in das andere nur einen Tropfen und, nachdem sie angestoßen hatten, setzte sie es an den Mund. Da es fast leer war, lehnte sie sich zum Trinken zurück, den Kopf in den Nacken geworfen, die Lippen gerundet, den Hals angespannt, lachte sie, weil sie nichts spürte, während ihre Zungenspitze zwischen den kleinen Zähnen hervorkam und hurtig das Glas leckte. Sie setzte sich und nahm ihr Nähzeug wieder auf, einen weißen Baumwollstrumpf, den sie stopfte. Sie arbeitete vornübergebeugt. Sie redete nicht. Auch Charles schwieg. Die unter der Tür hereinströmende Luft wirbelte eine Staubflocke über die Fliesen. Er schaute ihr beim Dahinkriechen zu und er hörte nur das Pochen in seinem Kopf, verbunden mit dem Gegacker eines Huhns in der Ferne, das ein Ei legte, irgendwo auf dem Hof. Emma frischte sich ab und zu die Wangen mit den Handflächen, die sie hinterher an den Eisenkugeln der großen Feuerböcke kühlte. Sie klagte, seit Beginn der warmen Jahreszeit leide sie an Schwindelanfällen. Sie fragte, ob Bäder im Meer hilfreich sein könnten. Sie begann von der Klosterschule zu erzählen, Charles von seinem College. Sie kamen ins Reden. Sie gingen hinauf in ihr Zimmer. Sie zeigte ihm ihre alten Notenhefte, die kleinen Bücher, die sie als Preis erhalten hatte und die ganz unten in einem Schrank verblassenden Eichenlaubkränze. Sie sprach auch von ihrer Mutter, vom Friedhof und zeigte ihm sogar das Beet im Garten, wo sie Blumen pflückte, jeden ersten Freitag im Monat, um sie aufs Grab zu stellen. Aber der Gärtner, den sie hatten, verstand nichts davon. Es gab nur Verdruss mit den Dienstboten. Sie hätte gern, und sei es auch nur für den Winter, in der Stadt gewohnt, obwohl die langen, schönen Tage das Landleben im Sommer vielleicht noch langweiliger machten. Und je nachdem, was sie sagte, war ihre Stimme klar, hell oder plötzlich von Wehmut verschleiert, voll schleppender Modulationen, die fast in Gemurmel endeten, wenn sie mit sich selber sprach, mal fröhlich, mit großen, naiven Augen, dann wieder mit halbgeschlossenen Lidern, der Blick verschwommen vor Langeweile, die Gedanken abschweifend. Am Abend auf dem Heimweg ging Charles die Sätze, die sie gesagt hatte, einen nach dem anderen durch und versuchte, sich an alle zu erinnern, ihren Sinn zu vervollständigen, um sich den Teil ihrer Existenz auszumalen, den sie in einer Zeit gelebt hatte, als er sie noch nicht kannte. Doch nie vermochte er sie in Gedanken anders zu sehen, als er sie beim ersten Mal gesehen oder so, wie er sie gerade erst zurückgelassen hatte. Dann fragte er sich, was aus ihr werden sollte, ob sie heiraten würde und wen. Ach ja, Vater Rohr war ziemlich reich und sie so schön. Doch Emmas Gesicht erschien immer wieder vor seinen Augen und etwas Monotones wie das Brummen eines Kreisels dröhnte ihm in den Ohren. Und wenn du doch heiraten würdest, wenn du heiraten würdest. In der Nacht schlief er nicht. Seine Kehle war ausgedörrt, er hatte Durst. Er stand auf, um aus seinem Wasserkrug zu trinken und öffnete das Fenster. Der Himmel war sternenübersät. Ein lauer Wind wehte. In der Ferne bellten die Hunde. Er wandte den Kopf in Richtung Le Berteau. Charles überlegte, dass er ja nichts zu verlieren hatte und nahm sich vor, um sie anzuhalten, sobald sich Gelegenheit böte. Doch jedes Mal, wenn sie sich bot, verschloss die Angst, keine richtigen Worte zu finden, ihm den Mund. Vater Rohr hätte nichts dagegen gehabt, seine Tochter loszuwerden, die im Hause kaum von Nutzen war. Insgeheim entschuldigte er sie, fand, sie besitze zu viel Geist für den Ackerbau, ein vom Himmel verfluchtes Gewerbe, denn nie brachte es Millionäre hervor. Weit davon entfernt, ein Vermögen erworben zu haben, machte der gute Mann Jahr für Jahr Verluste. Auch wenn er auf den Märkten glänzte, wo er Freude hatte an den Finessen des Gewerbes, lag ihm der Ackerbau im engeren Sinne mit der Führung des Bauernhofs weniger als irgendwem sonst. Er nahm die Hände nicht gern aus den Taschen und sparte nicht bei den Kosten für alles, was sein Leben betraf, denn er wollte gut essen, gut warm haben, gut liegen. Er mochte starken Cider, blutige Lammkeulen, schaumig geschlagene Glorias. Er hielt Mahlzeit in der Küche, allein vor dem Feuer, an einem kleinen Tisch, den man ihm fertig angerichtet hereintrug, wie im Theater. Als er nun merkte, dass Charles in der Nähe seiner Tochter rote Wangen hatte, was bedeutete, dass er demnächst um ihre Hand anhalten würde, bebrütete er die ganze Sache im Voraus. Er fand ihn zwar etwas schmächtig, und das war nun kein Schwiegersohn, wie er ihn sich gewünscht hätte, aber es hieß, er sei anständig, sparsam, sehr gebildet, und wahrscheinlich wäre er bei der Mitgift nicht allzu pedantisch. Und da Vater Rouault vor der Notwendigkeit stand, 22 Morgen von seinem Land zu verkaufen, da er dem Maurer viel schuldete, dem Sattler viel schuldete, da an der Presse der Spindelbaum ausgetauscht werden musste, wenn er um sie anhält, sagte er sich, gebe ich sie ihm. Um Michaeli kam Charles für 3 Tage nach Les Bertaux. Der letzte Tag war verstrichen, wie die beiden davor, mit Hinausschieben von einer Viertelstunde auf die andere. Vater Rouault begleitete ihn ein Stückchen. Sie gingen durch einen Hohlweg, gleich würden sie Abschied nehmen. Jetzt oder nie. Charles gab sich noch bis zum Ende der Hecke und schließlich, als sie schon vorbei waren, »Meister Rouault«, murmelte er, »ich möchte Ihnen etwas sagen.« Sie blieben stehen. Charles schwieg. »Raus mit der Sprache, ich weiß doch sowieso alles«, sagte Vater Rouault und lachte freundlich. »Vater Rouault, Vater Rouault«, stotterte Charles. »Mir soll's recht sein«, fuhr der Landwirt fort. »Die Kleine ist gewiss meiner Meinung, aber fragen müssen wir sie schon.« »Machen Sie sich auf den Weg, ich gehe wieder nach Hause. Wenn sie ja sagt, dass wir uns richtig verstehen, brauchen Sie nicht wiederzukommen wegen der Leute und außerdem würde sie das allzu sehr aufregen. Aber damit Sie nicht vor Ungeduld sterben, will ich den Fensterladen ganz weit aufstoßen, bis an die Mauer. Sie können ihn von hinten sehen, wenn Sie sich über die Hecke beugen.« Und er machte sich davon. Charles band sein Pferd an einen Baum. Er lief los und stellte sich auf den Weg. Er wartete. Eine halbe Stunde verging. Dann zählte er 19 Minuten auf seiner Uhr. Plötzlich rumpelte etwas an der Mauer. Der Fensterladen war aufgesprungen. Der Haken zitterte noch. Am nächsten Morgen gegen 9 war er auf dem Hof. Emma errötete, als er eintrat, und bemühte sich ein wenig zu lachen, um ihre Verlegenheit zu überspielen. Vater Rouault umarmte seinen zukünftigen Schwiegersohn. Über Geldangelegenheiten zu reden wurde aufgeschoben, man hatte ja auch genügend Zeit vor sich, denn die Eheschließung konnte anstandshalber nicht vor Ablauf von Charles Trauerzeit stattfinden, also im Frühling des kommenden Jahres. Der Winter verging also mit Warten. Mademoiselle Rouault kümmerte sich um ihre Aussteuer. Ein Teil wurde in Rouen bestellt und sie schneiderte sich Nachthemden und Häubchen anhand von Modezeichnungen, die sie ausborgte. Bei den Besuchen, die Charles auf dem Hof machte, sprach man von den Hochzeitsvorbereitungen. Man fragte sich, an welchem Ort das Diner abgehalten werden sollte. Man grübelte über die Anzahl der Gänge, die nötig waren, und über die Art der Vorspeisen. Emma ihrerseits hätte gern um Mitternacht geheiratet, im Fackelschein. Doch Vater Rouault war dieser Einfall unbegreiflich. Es gab also eine Hochzeit, zu der 43 Personen kamen, bei der man 16 Stunden tafelte, die am nächsten Tag weiterging und ein bisschen noch an den darauffolgenden. Die Gäste kamen früh am Morgen, in Kutschen, einspännigen Kariolen, zweirädrigen Fuhrwerken mit Bänken, alten Cabriolets ohne Verdeck, Möbelwagen mit Ledervorhängen und die jungen Leute aus den nächstgelegenen Dörfern in Karren, auf denen sie in einer Reihe standen, sich an den Seitenwänden festhaltend, um nicht zu fallen, in flottem Trab und kräftig durchgerüttelt. Manche reisten aus 10 Meilen Entfernung an, aus Goderville, aus Normanville und aus Cany. Man hatte alle Verwandten aus beiden Familien eingeladen, man hatte sich mit verkrachten Freunden ausgesöhnt, man hatte an längst aus den Augen verlorene Bekannte geschrieben. Hin und wieder hörte man hinter der Hecke einen Peitschenknall. Kurz darauf öffnete sich das Gatter. Eine Kariole fuhr herein. Sie galoppierte bis zur ersten Stufe der Außentreppe, hielt abrupt und entlud ihre Menschenfracht, die von allen Seiten herabstieg, sich die Knie rieb und die Arme streckte. Die Damen mit Hauben trugen Kleider nach städtischer Fasson, goldene Uhrketten, Pelerinen, deren überkreuzte Zipfel im Rockbund steckten, oder kleine bunte Fichus, die im Rücken mit einer Nadel festgehalten wurden und den Nacken entblößten. Die Buben, ebenso gewandet wie ihre Papas, schienen sich in ihrer neuen Kleidung unwohl zu fühlen. Viele trugen an diesem Tag sogar das erste Paar Stiefel ihres Lebens, und neben ihnen sah man, keinen Laut von sich gebend, in dem weißen Erstkommunionskleid, das für den Anlass länger gemacht worden war, irgendein großes Mädchen von 14 oder 16 Jahren, sicher ihre Cousine oder ihre ältere Schwester, rotgesichtig, verstört, das Haar fettglänzen von Rosenpomade und in ständiger Angst, die Handschuhe könnten schmutzig werden. Da nicht genug Pferdeknechte zur Stelle waren, um alle Wagen auszuspannen, krempelten die Herren ihre Ärmel hoch und machten sich selbst ans Werk. Je nach gesellschaftlicher Stellung trugen sie Fräcke, Gehröcke, Jacken, Joppen. Gute Fräcke, die von der ganzen Hochachtung einer Familie umhegt und nur für Feierlichkeiten aus dem Schrank geholt wurden. Gehröcke mit großen, im Winde flatternden Schößen, zylinderförmigen Kragen, Taschen so breit wie Säcke, Jacken aus grobem Tuch, die gewöhnlich eine Mütze mit messingumrandetem Schirm begleiteten, sehr kurze Joppen, die im Rücken zwei so dicht wie ein Augenpaar nebeneinander liegende Knöpfe besaßen und deren Schoßteile aussahen, als wären sie vom Beil des Zimmermanns aus einem einzigen Block herausgehauen. Andere wiederum, aber die mussten natürlich am untersten Tischende speisen, hatten Festtagskittel, also mit einem Kragen, der über die Schultern heruntergeschlagen war, mit fein gefälteltem Rücken und sehr tief sitzender, im Bund geraffter Taille. Und die Hemden wölbten sich über den Brustkörben wie Harnische. Alle waren frisch geschoren, die Ohren standen ab von den Köpfen, man war glatt rasiert. Manch einer, der vor Tagesanbruch aufgestanden war und beim Bartschaben nichts gesehen hatte, trug Schmarren schräg unter der Nase oder abgeschrammte Stellen an den Kinnbacken, groß wie drei Fondsstücke, und diese hatten sich unterwegs an der frischen Luft entzündet und zierten nun mit rosa Flecken all diese dicken, weißen, strahlenden Gesichter. Das Rathaus lag eine halbe Meile vom Hof. Darum ging man zu Fuß und kehrte nach der kirchlichen Trauung auf die gleiche Weise heim. Der Festzug, anfangs geschlossen wie eine einzige bunte Schärpe, die in der Landschaft wehte, auf dem schmalen, sich zwischen grüner Saat dahinschlängelnden Pfad, wurde bald immer länger und zerfiel in verschiedene Gruppen, die plaudernd zurückblieben. Der Dorfmusikant marschierte vorne weg mit seiner Geige, deren Schnecke Bänder schmückten. Dann kamen das Brautpaar, die Verwandten, die Freunde, wie es der Zufall wollte, und die Kinder trödelten hinterher und hatten ihren Spaß daran, die Glöckchen der Haferrispen abzureißen oder unbeobachtet miteinander herumzutollen. Emmas Kleid war zu lang und schleifte ein wenig nach. Hin und wieder blieb sie stehen, um es anzuheben, und dann zupfte sie vorsichtig mit ihren behandschuhten Fingern die harten Gräser ab und die kleinen Stacheln der Disteln, während Charles mit leeren Händen wartete, bis sie fertig war. Vater Rouault, auf dem Kopf einen neuen Seidenhut und am schwarzen Frack Aufschläge, die seine Hände bis zu den Fingernägeln bedeckten, führte die alte Madame Bovary am Arm, und Monsieur Bovary Senior, der all diese Menschen im Grunde verachtete und darum lediglich in einem einreihigen Gehrock mit militärischem Schnitt gekommen war, bedachte eine junge, blonde Bäuerin mit Kneipenschmeicheleien. Sie verbeugte sich, errötete, wusste nicht, was sie erwidern sollte. Die anderen Hochzeitsgäste redeten über ihre Geschäfte oder trieben hinterrücks Schabernack und brachten sich frühzeitig in Stimmung, und wenn man die Ohren spitzte, hörte man noch das Gefiedel des Dorfmusikanten, der auf freiem Feld immerzu spielte. Wenn er merkte, dass alle weit hinter ihm waren, blieb er stehen und verschnaufte, wachste seinen Bogen sorgfältig mit Kolophonium, damit die Saiten lauter kreischten, Und dann setzte er sich wieder in Bewegung, hob und senkte abwechselnd den Hals seiner Geige, um sich selber den Takt zu schlagen. Das Gezeter des Instruments vertrieb schon von Weitem die Vögelein. Unter dem Dach des Wagenschuppens war die Tafel gedeckt. Darauf 4 Rinderlenden, 6 Hühnerfrikassees, Kalbsgeschmortes, 3 Lammkeulen und in der Mitte ein hübsches gebratenes Spanferkel, flankiert von 4 Andouilles mit Sauerampfer. An den Ecken stand Schnaps in Karaffen. Der süße Cidre in Flaschen trieb rund um die Korken seinen zähen Schaum heraus, und schon vorher waren alle Gläser mit Wein gefüllt worden, bis an den Rand. Große Schüsseln mit gelber Creme, die beim kleinsten Ruck gegen den Tisch von ganz alleine wogte, trugen, auf die glatte Oberfläche gestreut, die Initialen der frisch vermählten in Nonpareil-Schnörkeln. Für Kuchen und Nougats hatte man einen Konditor aus Yvetot kommen lassen. Da er ein Neuling war in der Gegend, hatte er sich Mühe gegeben. Und zum Nachtisch brachte er höchstpersönlich eine mehrstöckige Torte, die Jubelgeschrei auslöste. Den Unterbau bildete ein Viereck aus blauer Pappe, das einen Tempel darstellte mit Portiken, Kolonnaden und Statuetten aus Stuck ringsherum in Nischen, übersät mit Sternen aus Goldpapier. Auf der 2. Etage stand ein Bergfried aus Biskuit, umgeben von winzigen Befestigungsanlagen aus kandierter Engelwurz, Mandeln, Rosinen, Orangenscheiben und auf der obersten Fläche schließlich einer grünen Wiese, wo es Felsen gab mit Marmeladeseen und Schiffen aus Haselnussschalen, war ein kleiner Liebesgott zu sehen, der sich auf einer Schokoladenschaukel wiegte, und ihre beiden Säulen endeten in 2 echten Rosenknospen anstelle von Bällchen an der Spitze.